Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Omega Tau. Das ist die dritte und letzte Episode über den Flughafen Stuttgart. Wir haben ja ich habe Ende Juni einen Tag dort verbracht und mit diversen Leuten gesprochen. Und in dieser dritten Episode geht es um die Feuerwehr, um das Tanklager und um das Airport Management System. Letzteres haben wir übrigens auch telefonisch aufgenommen. Gut, ja, will ich gar nicht mehr dazu erzählen. Und wir fangen an mit der Vorstellung unseres ersten Gastes. Das ist der Chef der Flughafenfeuerwehr, Andreas Rudloff. Ja, mein Name ist Andreas Rudloff. Ich bin der Leiter der Flughafenfeuerwehr und des Rettungsdienstes hier am Flughafen Stuttgart. Die Flughafenfeuerwehr ist eine anerkannte Werkfeuerwehr nach dem Feuerwehrgesetz, wobei wir hier grundsätzlich immer zwei Rechtsbereiche zu beackern haben. Das ist zum einen das Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, wo sich für uns die Aufgabenstellungen für den Gebäudebrandschutz und für den Bereich technische Hilfeleistung ergeben. Und dann die internationalen Vorschriften, also sprich die ICAO, die internationale Zivilluftfahrtorganisation. Dieser Annex 14 der ICAO, der erlegt uns die Aufgaben auf für den Flugzeugbrandschutz, für die Flugzeugbergung und letztendlich alle Maßnahmen zur Gefahrenabwehr rund um den Flieger. Mhm. Das heißt, Sie sind sowohl zuständig, wenn da drüben die Elektrowerkstatt abbrennt, als auch wenn es ein Problem im Flugzeug gibt. Genau, das ist richtig. Wir sind quasi hier am Flughafen eine eigene Stadt, eine kleine Stadt, mit täglich so zwischen 25.000 bis 30.000 Personen und Passagieren, die hier in Stuttgart ankommen, die abfliegen und die auch mal sehen wollen, was am Flughafen so los ist. Hinzu kommen noch rund 9.500 Beschäftigte von anderen Betrieben. Das heißt also, wir haben hier Speditionen, wir haben hier Reisebüros, wir haben Behörden, Zoll, Bundespolizei, Landespolizei, Agentur für Arbeit, sonstige Shops, die hier die Dienstleistungen anbieten, Gastronomie relativ stark. Darum haben wir auch ein sehr breit gefächertes Spektrum, das wir abdecken müssen und dafür sind wir da. Mhm. Wie unterscheidet sich die Feuerwehr hier dann, weiß ich nicht, was Ausbildung oder Fahrzeuge oder Ausrüstung angeht, von der Werksfeuerwehr beim Daimler oder von der Freiwilligen Feuerwehr oder Berufsfeuerwehr in Stuttgart? Also grundsätzlich gar nicht. Das heißt, die Ausbildungsvorschriften, die gelten für alle Feuerwehren gleich. Es wird im Prinzip unterschieden zwischen einer ehrenamtlich tätigen Feuerwehr, also sprich einer freiwilligen Feuerwehr und dann letztendlich einer Berufsfeuerwehr oder einer Werkfeuerwehr. Bei der Berufsfeuerwehr ist im Prinzip eigentlich der Unterschied zur Werkfeuerwehr nur, dass die dort Beschäftigten im Regelfall Beamte sind, während die Werkfeuerwehrangehörigen Beschäftigte des jeweiligen Unternehmens sind, also keine Beamten. Ansonsten ist im Regelfall so, dass Werkfeuerwehren mit hauptamtlichen Kräften analog zu den Berufsfeuerwehren ausgebildet werden. Das ist schon eine Regelung im Feuerwehrgesetz, wo drin steht, dass also die Feuerwehren oder Werkfeuerwehren analog zu den kommunalen Feuerwehren ausgebildet werden müssen und bei einer Feuerwehr oder beim Unternehmen unserer Größe ist dann so, dass wir eben die Laufbahnausbildungen machen müssen, wie die Berufsfeuerwehrangehörigen auch, also sprich für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst, das ist ganz normale Mannschaft. Dann für die Führungskräfte dann der gehobene feuerwehrtechnische Dienst beziehungsweise höherer feuerwehrtechnischer Dienst, je nach Anforderung dann durch die Aufsichtsbehörde. Mhm. Aber das heißt es jetzt, dass Sie hier im Flughafen nur hauptamtliche Mitarbeiter haben oder auch Flughafenangestellte, die dann zusätzlich noch bei der sozusagen freiwilligen Feuerwehrdienst machen? Nein, wir haben ausschließlich hauptamtliche Angehörige. Es gibt aber durchaus auch Unternehmen, die noch Ehrenamtliche dabei haben. Ja, okay. Nur bei uns ist aufgrund von der Gefährdungslage, von dem Potenzial und auch von den Anforderungen, die Aufsichtsbehörde an uns stellt, vorgeschrieben, dass wir hauptamtliches Personal vorhalten müssen. Wie viele ungefähr? Wir sind insgesamt 76 Mann. Von diesen 76 Mann müssen immer 19 Mann 24 Stunden rund um die Uhr im Dienst sein. Davon ein Einsatzleiter vom Dienst im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst und die restlichen 18 dann im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst. Diese 18 sind dann 9 Mann für den Gebäudebrandschutz zuständig, 9 Mann für den Flugzeugbrandschutz. Der Rettungsdienst wird auch mit abgedeckt. Das ist eine Besonderheit hier in Baden-Württemberg, weil die Feuerwehren ja außer der Berufsfeuerwehr Stuttgart sonst nicht mehr im Rettungsdienst eingebunden sind. Und das sind so die Kernpunkte, die wir mit den 19 Mann die wir täglich da haben, abdecken. Die Schichtstärke ist natürlich weitaus höher. Die Gesamtschicht hat so 33 Mitarbeiter. Aber durch dienstfrei Urlaub, Ausbildung und so weiter ist also dieses 1,18, also die 19 Mann in der Summe, das, was wir täglich vorhalten müssen. Wie ist Ihre Integration mit den Feuerwehren der Umgebung? Also helfen Sie außerhalb und helfen die von außen hier innerhalb des Flughafens? Also wir helfen auf Anforderungen außerhalb, das ist klar, sofern das bei uns möglich ist. Ich sage mal, das Thema, ein Flughafenlöschfahrzeug bei einem Scheunenbrand einzusetzen, ist nicht immer unbedingt ratsam, kann aber durchaus auch mal angebracht sein. Ja. Wir machen das eher in kleinerem Umfang, sprich im Rettungsdienstbereich, wo wir dann hier unterstützen mit dem Rettungswagen oder wenn mal ein Hubrettungsgerät raus muss, also sprich eine Drehleiter, Teleskopmast oder auch mal ein kleineres Löschfahrzeug oder auch bei Verkehrsunfällen auf der Autobahn sind wir also schon mit dabei. Ja. Über die Fahrzeuge und die Ausrüstung reden wir nachher separat noch, die gucken wir uns dann an. Insofern möchte ich das Thema noch schon ein bisschen aussparen. Wie läuft denn hier typischerweise die Alarmierung? Also Sie denken sich ja sicherlich nicht selber aus, wann Sie rausfahren. Nee, das machen wir nicht. Also wir haben im Jahr so zwischen 4.500 und 5.000 Einsätze. Was? Das variiert immer. Das sind am Tag über 10. Statistisch gesehen, ja. Nicht? Aber das ist im Prinzip wie immer Murphys Klar. Gesetz. Während Sie jetzt wahrscheinlich hier bei mir sitzen, passiert nichts. Es gibt also auch durchaus Tage, wo man sagen kann, es ist nicht so viel los. Mhm. Es gibt aber dann auch durchaus Tage, wo dann die Hölle los ist und wir dann 10, 15, 20 Mal am Tag rausfahren. Der Haupteinsatzbereich, wo wir sehr viele Einsätze haben, das Jahr über, ist der Rettungsdienstbereich. Mhm. Da sind wir so mit 1.500, 1.800 Einsätze dabei. Im Flugzeugbereich sind es sehr wenige, Gott sei Dank. Ja. Im Prinzip auch darum, weil man ja letztendlich sagt, dass bezogen auf diese Vergleichsmillionen Kilometer, wo man die Verkehrsarten hochrechnet, das Flugzeug ja sehr sicheres Verkehrsmittel ist und Fortbewegungsmittel ist. Nur haben wir hier dann halt immer das Problem, wenn was passiert, trifft es halt immer eine größere Anzahl auf einmal. Ja. Während wenn man halt sieht, was tagtäglich auf der Straße passiert, sind es wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern auch nachgewiesenermaßen auf der Straße mehr, wie im Luftverkehr dann quasi zu Schaden kommen. Da haben wir sehr wenige Einsätze. Wir haben hier, sage ich mal so, ja, die direkt jetzt in den Bereich Großalarm bzw. Flugzeugzwischenfall fallen, sind es so im Jahr zwischen 16, 18 Einsätze. Und was sind das dann für die Einsätze? Wir haben, das so sind typische? Im Prinzip, der Pilot hat einen Vogelschlag, das heißt, ein Vogelschwarm kommt in ein Triebwerk, ein Vogel fliegt gegen eine Windschutzscheibe, die zerbricht dann sieht er nichts mehr. Mhm. Er hat eine unsichere Fahrwerksanzeige, das heißt, er fährt das Fahrwerk aus zum Landen, die Lampe leuchtet nicht, ist oftmals nur ein technischer Defekt, weil die Lampe kaputt ist, aber da muss er dann aus Sicherheitsgründen dann letztendlich sagen, okay, ich habe ein Problem, das erklärt er dann dem Kontrollturm gegenüber, erklärt die sogenannte Luftnotlage. Ja. Der Kontrollturm verfährt dann nach dem festgelegten Verfahren, alarmiert die Flughafenfeuerwehr und in so einem sogenannten Alarmstand dann auch die umliegenden Feuerwehren hier von der Filterebene, das ist dann Leinfelden-Echterdingen, Filterstadt, Ostfildern, Esslingen, Teile von der Berufsfeuerwehr Stuttgart, auch Teile von der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart, den Rettungsdienst und natürlich dann auch die angeschlossenen Bereiche Bundespolizei, Landespolizei, die US-Feuerwehr, die wir hier noch am Flughafen haben. Mhm. Dann ist es abhängig vom Szenario, wie weit dann alarmiert wird. Also die erklärte Luftnotlage, das ist quasi die Stufe 1, die wir hier haben. Da kommen also die Kräfte, so wie ich es gerade eben aufgezählt habe, bei Stufe 2, das wäre dann ein erfolgter Unfall, wird insbesondere dann im Rettungsdienstbereich noch etwas weitergehender alarmiert. Da kommt dann aus umliegenden Landkreisen noch gegebenenfalls Rettungsdienstpersonal dazu, je nachdem, wie es eben dann benötigt wird. Ja. Sollen wir mal zwei, drei typische Szenarien durchsprechen und wie Sie darauf reagieren? Fangen wir vielleicht mal mit dem Vogelschlag an. Das ist ja so, sagen wir mal, das untere Limit von dem Nicht-Trivialen. Also mit trivial meine ich jetzt, jemand ist irgendwo im Flughafen hingefallen, hat sich einen Fuß geknackst und der Rettungswagen kommt. Ich meine, da brauchen wir, glaube ich, nicht so im Detail drüber reden. Das ist schon Standard. Genau. Was machen Sie bei einem Vogelschlag oder Ähnlichem? Na gut, bei einem Vogelschlag können wir außer bereitstehen und warten, wie die Maschine runterkommt, in der Erstphase gar nichts machen. Ja. Im Regelfall haben die Maschinen sowieso mehrere Triebwerke, das heißt, wenn also ein Triebwerk davon betroffen ist, dann kann der Pilot das eigentlich problemlos abschalten und dann aus Sicherheitsgründen umdrehen und dann wieder ganz normal landen. Ja. Natürlich dann nur mit einem Triebwerk oder nur mit zwei oder drei, je nachdem, wie viele Triebwerke das Flugzeug hat. Wir stehen dann bereit, falls doch was passieren sollte. Man ist ja da nie gefeit davon und sind dann auch so, wenn die Maschine dann auf der Start- und Landebahn sicher gelandet ist, wird sie von uns im Regelfall verfolgt bis zur Abstellposition. Wir warten dann, bis die Treppe dran ist und dann geht zumindest der Einsatzleiter vom Dienst an Bord und erkundigt sich, ob den Leuten alles soweit gut geht, ob man gegebenenfalls ärztliche Unterstützung brauchen oder medizinische Betreuung und wenn das dann nicht der Fall ist, dann können die Leute aussteigen und ganz normal ins Terminal, bis dann die Ersatzmaschine zur Verfügung steht oder klar ist, ob die Leute hier bleiben, mit dem Bus weiter transportiert werden oder eben dann mit dem anderen Flieger weiterfahren können. Explosion ist entgegen gängige Filmklischees eher wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich? Eher unwahrscheinlich. Also man muss sagen, das Kerosin ist eigentlich in der Grundzusammensetzung ähnlich wie Diesel. Ja. Das heißt, wenn es eine entsprechend große Oberfläche hat, das heißt, bei einem Betankungsunfall zum Beispiel könnte es durchaus sein, dass durch eine Oberflächenvergrößerung, sprich man hat Ölbinder drauf und da läuft das nimmt das Kerosin auf, dass es dann hochentzündlich wird oder leichter entzündlich wird, auch wenn die Außentemperaturen stimmen, so wie heute zum Beispiel, da kann dann schon eine erhöhte Brand- und Explosionsgefahr ausgehen. Im Regelfall, wenn es keine Funkerbildung gibt und wenn die Umgebungsbedingungen nicht stimmen, ist es ähnlich wie beim Auto auch, kann eigentlich fast nichts passieren. Ich erinnere mich bei irgendeinem Airliner, der vor, ich weiß nicht, das ist auch schon länger her, bestimmt 15 Jahre, der ist mal mit fast leeren Tanks explodiert, weil sich in den Tanks quasi so ein Gas-Luft-Gemisch gebildet hat, vom Dampfdruck, vom Sprit her. Und gut, das ist wie bei jeder Flüssigkeit auch. Nicht? Je höher der Gasanteil ist und die Flüssigphase abnimmt, desto höher ist die Explosionsgefahr. Nicht? Wenn der Tankrand voll ist, können Sie mit der Zigarette reingehen, passiert nichts. Ne? Ich glaube, deshalb wird inzwischen werden die Tanks, glaube ich, auch mit Stickstoff oder irgendwas dann quasi geflutet und nicht mit Luft, sodass da eben kein oder täusche ich mich jetzt da? Ja gut, ich meine im Prinzip, die Tanks werden, wenn sie regulär im Betrieb sind, aufgefüllt, sind leer, wird er dann quasi, wenn der Tankwagen unteran fährt, macht er seinen Schlauch dran und hat eine sogenannte Gaspendelleitung dran, wo er dann also das Gasgemisch aus dem Tank absaugt und dass die Flüssigkeit nachströmen kann und so dann dafür sorgt, dass eben keine explosive Gemische dann drin bleiben. Aber in dem Tank, wenn der Sprit rausgeht, geht schon normale Luft rein und nicht Nee, kommt kein Inertgas rein. Also das kann höchstens sein, dass das bei Wartungsarbeit gemacht wird, logischerweise. Am Tank schweißen, dann ist klar, dann muss natürlich, dann darf natürlich keine X-Atmosphäre mehr im Tank drin sein und dann kann man Inertgas, Sand, Wasser, genauso, also je nachdem. Das kann sein, dass ich in dem Zusammenhang gehört habe. Genau. Die Statistik sagt ja, die kritischen Punkte sind Start und Landung. Genau, Bodenkontakt. Im Regelfall passiert während dem Reiseflug eigentlich relativ wenig. Es sei denn, es gibt einen technischen Defekt oder... Ja gut, dann sind Sie aber weit weg. Bei uns ist es so, wir sind also für die sogenannte 3-Seemeilen-Zone zuständig. Das ist also die Mitte der Start- und Landebahn, der sogenannte Flughafenbezugspunkt. Von diesem Flughafenbezugspunkt, also 3 Seemeilen oder 5,5 Kilometer im Radius rund um den Flughafen, sind wir quasi für Flugunfälle zuständig und fahren da auch aus, unterstützen da die örtliche Feuerwehren. Das ist so unser Zuständigkeitsgebiet. Bei unserer Seite muss man sagen, was wir schon gehabt haben, war dann Überschießen über die Bahn raus. Ja. Diesen klassischen Aufschlagbrand, wie man das heißt, immer so in der Filme sieht, hatten wir hier Gott sei Dank noch nicht und ist auch relativ selten. Diese Sachen kündigen sich alle normalerweise auch mit einer entsprechenden Vorlaufzeit an, weil der Pilot rechtzeitig vorher merkt, hoppla, da gibt es ein Problem und dann hat man auch die Möglichkeit, rechtzeitig vorher zu reagieren und auch die Kräfte zu positionieren. Ja. Also beim großen Flieger wäre es, wie erwähnt, so, dass, wie Sie gesagt haben, halb Stuttgart beziehungsweise auch die Filterebene dann unterwegs wäre hier in der Flughafen. Und was würde man dann da machen? Ich meine, eigentlich kann man da auch nur warten, bis er aufschlägt und dann wir halt haben, löscht. Sie sehen es hier auf dem Plan, wir haben hier diesen sogenannten Bereitstellungsraum Süd. Mhm. Das ist also der Bereich, wo die ganzen externen Kräfte, die zum Flughafen alarmiert werden, sich hier treffen. sich dann ordnen und aufstellen und dann, je nachdem, wo dann das Unglück passiert oder der Unfall, die Kräfte dann bedarfsgerecht von der Einsatzleitung an die Einsatzstelle abgerufen werden, weil das macht keinen Sinn, wenn jeder wild drauf losfährt, sondern das muss geordnet laufen, auch die Versorgung dann der Betroffenen, sei es medizinische Hilfe oder auch die Betreuung der Personen und darum haben wir hier quasi diesen Bereitstellungsraum, wo dann die Kräfte zur Einsatzstelle abgerufen werden. Mhm. Als wir gerade drüben im Tower waren und da auch mit jemandem geredet haben, haben wir zum Fenster rausgeguckt und da waren ihre Kollegen unterwegs und haben kräftig Wasser verspritzt, wahrscheinlich, weil es heute so heiß ist. Nee, auf was ich raus will, ist üben. Das hat mit der Hitze nichts zu tun. Schon klar. Da sind sie Zeuge geworden von der Ausbildung neuer Mitarbeiter auf den Flughafenlöschfahrzeugen. Das ist natürlich unser Kapital. Ausbildung ist ein wesentlicher Punkt. Die ICAO, also die Internationale Zivilluftfahrtorganisation, gibt uns in den Regeln vor, dass wir innerhalb von 3 Minuten nach der Alarmauslösung im gesamten Start- und Landebahnsystem, also was ich hier so orange kennzeichnet sehr, und auch im gesamten Vorfeldbereich vor Ort sein müssen. Das heißt, innerhalb von 2 Minuten müssen wir diesen Punkt bei guten Sicht- und Wetterbedingungen erreicht haben und innerhalb 3 Minuten müssen wir 50% der mitgeführten Löschmittelmenge ausgebracht haben. Oh, okay. Sie werden es dann auch an der Fahrzeuge sehen, die sind etwas größer dimensioniert als normale Feuerwehrfahrzeuge. Und das ist dann letztendlich auch der Grund, warum die Flughafenlöschfahrzeuge für den Einsatz im kommunalen Bereich sehr ungeeignet sind, weil die eine recht hohe Ausstoßrate innerhalb kurzer Zeit haben, damit sie recht viel Material ausbringen können, um einen effektiven Löscherfolg zu erzielen. Nur wenn sie dann anschließend das Wasser nachbringen müssen, da würde sie eigentlich, wenn in einem Ort eine Scheune brennt, die Wasserversorgung lahmlegen, nur um das Fahrzeug wieder zu füllen. Und das reißt dann nicht raus. Haben Sie dann hier auf dem Flughafen auch entsprechende Hydrantensysteme überall oder haben Sie es alles dabei? Wir haben das, was wir für den Ersteinsatz brauchen, alles dabei. Mhm. Im Regelfall sollte das auch so laufen, dass das, was wir dabei haben, reicht, damit wir das Hauptfeuer auskriegen. Für Nachlöscharbeiter, klar, muss man dann wieder nachladen. Aber wir haben nicht entlang dem Start- und Landebahnsystem ein Hydrantennetz, aber auf dem Flughafen entsprechend verteilt, sodass wir dann an der Flughafenrandstraße bei Bedarf auftanken können. Wenn wir gerade nochmal über die Überei reden, auf den meisten Flughäfen steht irgendwo was rum, was entfernt aussieht wie ein Flugzeug. Meistens hat es keine oder nur halbe Flügel, irgendwelche Triebwerksattrappen. Das ist ein Feuerwehrübungsdingens, ne? Jawohl, da sind wir hier in Stuttgart in der komfortablen Lage, dass wir hier mehrere Möglichkeiten haben zu üben. Wir haben zum einen unser Brandübungsbecken, wo wir Übungen durchführen können, Anfahrübungen an einer Flugzeugattrappe. Das ist dieses Blechteil, das wir letztendlich gemeint haben. Ja. Dann haben wir ein echtes Flugzeug, eine alte Tupolev 154 als Übungsflugzeug, wo wir zum einen die ganze Bergemaßnahme, die Berge-Variante durchüben können, sei es Bergung mit Hebekiste, Bergung mit Bergedollys, also sogenannte Ersatzfahrwerke, oder mit Hebebänder, mit dem Kranwagen. Da haben wir also hier ausreichend Möglichkeiten, das hier zu üben, aber auch Anfahr- und Angriffsübungen durchzuführen, dass wir hier also problemlos unser Ausbildungspensum durchüben können. Dann haben wir noch unser sogenanntes Eisenschwein, das ist auch so eine Flugzeugattrappe, wo wir dann an den Tragflächen so eine Gasübungsattrappe dranhängen können, um Triebwerksbrandbekämpfung zu üben und auszubilden. Und dann können wir das gleiche Fahrwerk oder das gleiche Gerät noch eine Fahrwerksattrappe dranhängen, um die Fahrwerksbrandbekämpfung durchüben zu können. Mhm. Und ja, das sind so die wesentlichen Punkte, wo wir den Bereich Flugzeugbrandbekämpfung mit abdecken. Und für die Gebäudebrandgeschichte haben wir ja ausreichend bauliche Anlagen für den Flughafen, wo wir das dann auch beüben können. Genauso für die technische Hilfeleistung. Ja, und Sie haben bestimmt dann irgendwo so einen Tunnel, wo man Atemschutz... Wir haben die Atemschutzübungsanlage hier in der Feuerwache, hier im Keller, wo wir dann also auch eigentlich, kann man sagen, autark arbeiten können. Wie viel wird geübt? Ist das eher heute mal Übung oder sind die Kollegen, wenn sie hier sind und es ist kein Einsatz, eigentlich immer beim Üben oder wie muss ich das vorstellen? Nein, also ich sag mal, das waren ja früher immer so die Klischees, wo man gesagt hat, die Feuerwehr sitzt auf der Feuerwache oder in der Feuerwache, spielt Karte, trinkt Kaffee und wartet, bis es klingelt, bis der Alarm kommt. diese Zeiten, die sind also schon seit ewige Zeiten vorbei. Also ich bin jetzt über 19 Jahre hier im Flughafen und also das gab es schon zu meiner Zeit nicht mehr, als ich hier angefangen habe. Und wenn Sie sich umdrehen hier, haben Sie unseren Ausbildungsplan, unseren Aktivitätenkalender. Da sehen Sie also, wir machen Quartalsschulungen, wo also bestimmte Themenbereiche dann im Quartal einmal durchgeübt werden. Wir machen sogenannte Blockausbildungen, wo jede Wachschicht 14 Tage lang dann in ihrem, während ihrem Schichtdienst dann bestimmte Themen, technische Leistung, Gebäudebrand, Flugzeugbrandbekämpfung, Flugzeugbergung und so weiter durchübt. Und dann kommen noch entsprechend andere Unterweisungen dazu, Kurzausbildungen, sodass also die Leute eigentlich tagtäglich irgendwo mit der Ausbildung zu tun haben. Am Jahresschnitt kommt jeder Mitarbeiter bei uns so auf 80 bis 100 Ausbildungsstunden pro Jahr. Das ist eine sehr gute Quote. Andere liegen da weitaus niedriger. Und da sind wir eigentlich ganz stolz drauf, dass wir das so durchkriegen. Gibt es diese Rutschstange noch zum Echt? Okay. Ja, wir haben also insgesamt 7 Stück auf der Feuerwache. Okay, habe ich irgendwann mal gehört, dass das nicht mehr so in sei. Ja, ich sage mal so, man muss es können. Nicht? Es wird nämlich relativ warm, wenn man es nicht kann. Ja. Okay, ich denke, damit sind wir mit den allgemeinen Dingen durch, oder? Da würde ich sagen, wir gucken uns mal noch die Fahrzeuge ein bisschen ansprechen, die mal ein bisschen durch. Genau, können wir machen. Wunderbar. Alles klar. So, jetzt befinden wir uns hier in der Fahrzeughalle. Jawohl, das ist die Fahrzeughalle Flugzeugbrandschutz oder vom ICAO-Zug. Sie sehen jetzt also hier im Regelfall 4 Flughafenlöschfahrzeuge stehen. Das eine macht gerade Ausbildung, darum sind es bloß 3. Wir haben also sogenannte Flughafenlöschfahrzeuge vom Typ Z8 der Firma Ziegler. Diese Flughafenlöschfahrzeuge haben alle einen Fahrmotor von 1000 PS, wiegen 42,5 Tonnen und bringen so zwischen 145 und 150 Stundenkilometer auf die Piste, wenn man ordentlich Gas gibt. Darum ist bei der Meisterarbeit, der Ausbildung, das Problem nicht, die Dinger zum Laufen zu kriegen, sondern eher wieder zum Anhalten, weil die Masse muss natürlich dann auch entsprechend gebremst werden. Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung von der Fahrer, dass die hier das Fahrzeug aus dem FF beherrschen. Jedes Fahrzeug hat 12.500 Liter Wasser mit dabei, nochmal 1.500 Liter Schaumittel. Und unterscheiden tun sie sich eigentlich nur darin, dass das eine einen sogenannten Teleskopgelenkarm drauf hat mit Piercingsnozzle, so von der Farbe und Form her so eine Art überdimensionaler Dosenöffner. Die anderen beiden Flughafenlöschfahrzeuge einen ganz normalen Monitor, wo also ganz normal das Wasser-Schaumittel-Gemisch über diesen Monitor abgegeben wird. Vorteil von dem Teleskopgelenkarm ist, dass man auch sogenannte Unterflurbrandbekämpfung durchführen kann. Das heißt, ich kann unter die Tragfläche drunter fahren, kann auch ans Fahrwerk ranfahren, um hier direkter und gezielter zu bekämpfen und hat natürlich mit diesem Piercing dann die Möglichkeit, von außen in das Flugzeug einzustechen, zum Beispiel bei einem Kabinenbrand oder bei einem Brand im Frachtraum und kann dann hier feinen Wassernebel reinbringen in das Flugzeuginnere, zum einen um dann die Schwebstoffe runterzuwaschen und auch um eine effektive Brandbekämpfung durchzuführen. Das heißt, die Fahrzeuge haben jetzt auch im Gegensatz zum klassischen, ich sage jetzt mal Löschfahrzeug, das man von der Dorffeuerwehr kennt, nicht noch alle möglichen zusätzlichen Gerätschaften dabei, sondern dienen zum schnellen Hinfahren und Wasser ausstoßen und das war's im Endeffekt. Genau, die haben das dabei, was man braucht, um einen Flieger auszukriegen, wenn er brennt. Okay, können wir mal kurz reingucken? Ja, also ist jetzt für die Podcast-Hörer wahrscheinlich nicht ganz so spannend, aber für mich. Das heißt, da sind... Können wir kurz? Ja, sehr klar. Das heißt, da sind jetzt zwei... Also ich gehe ein Stück rein. Da sind jetzt zwei Leute beschäftigt. Einer fährt, der andere löscht. Der andere schießt und zielt. Oder zielt und schießt, so rum. Ja. Genau. Man sieht es, es mutet eigentlich an wie so ein... Ja, Spielplatz oder Computerplatz für ein Computerspiel, ein ganzer Stall voll Joysticks zum Bedienen der einzelnen Monitore, der einzelnen Werfer. Das sieht zwar recht spielerisch aus, erfordert aber sehr hohe Kompetenz auch von den Mitarbeitern, weil ein Fehler, eine Fehlbedienung kann natürlich, was im Ernstfall dann angeht, schwerwiegende Folgen für die Leute haben, die man dann retten muss. Also insofern ist jedes Fahrzeug für sich eine sogenannte selbstständige taktische Einheit und darauf werden die Leute auch ausgebildet und getrimmt, damit sie wissen, welche hohe Verantwortung sie haben, wenn sie im Fall der Fälle hier mal tätig werden müssen. Das heißt, das sind dann auch ist nicht so, dass jeder ihrer Kollegen dann hier Fahrer oder Löscher ist, sondern da gibt es noch Spezialisierungen dann? Nein, in der Erstphase vielleicht, wenn einer bei uns frisch anfängt, so in die ersten 3 Jahre wird es dauern, bis er quasi hier mal auf unsere Schlachtrösser drauf darf. Aber dann haben wir es eigentlich so, dass jeder Mitarbeiter ein Allrounder ist. Er macht also genauso Dienst in der Feuerwehrleitstelle, Dienst auf dem Großlöschfahrzeug, im Rettungsdienst kommt er zum Einsatz oder ganz normal als Angriffsdruckmann im normalen Löschfahrzeug hinten beim Gebäudebrand. Ja. Automatik, oder? Ja. Täusche ich mich. Ja, klar, okay. Das geht nur mit Automatik. Also wenn man das schalten müsste, das würde nochmal zusätzliche Anforderungen der Fahrer stellen. Ja. Man muss ja natürlich auch sehen, die Einsatzkräfte, wenn so ein Alarm runtergeht und wenn es ein Ernstfall ist, stehen natürlich auch immer gewisser Stress. Und da muss man natürlich von der Technik her alle Möglichkeiten bieten, um das so einfach wie möglich zu gestalten. Ist dann trotzdem noch kompliziert genug. Ne? Klar. Werden die Fahrzeuge hier auch vorgewärmt, dass der Diesel schneller anspringt? Also die Einsatzfahrzeuge, insbesondere vom IKEA-Zug, die haben alle eine sogenannte Motoröl- bzw. Kühlwasservorwärmung, werden ständig auf Betriebstemperatur zwischen 60 und 70 Grad gehalten, dass die sofort einsatzklar sind. Man sieht es halt, sie hängen hier in so einer Nabelschnur. Das ist dann, wenn das Fahrzeug startet, drückt der Maschinist hier auf den Außenstartknopf, die Nabelschnur wird automatisch abgeschossen, abgekoppelt und der Motor springt an und der kann rein und kann dann gleich losfahren. Cool. Hm. Und da oben diese schwarzen Dinger sind Abgasentsorgung. Abgasabsaugung, genau. Okay. So, hier steht ein Bus. Jawohl, mit dem machen wir keine Betriebsausflüge, wenn er auch so aussieht. Das ist für unseren Einsatzleitwagen das Ergänzungsfahrzeug, der sogenannte mobile Besprechungsraum. Das heißt also, in dem Einsatzleitwagen ist die Kommunikationstechnik drin, Funk, Telefon, Fax, Computer, alles, was man so braucht heutzutage. Einsatzleitwagen ist klassisches Kommandantenfahrzeug oder ist das nochmal was anderes? Das ist nochmal was anderes. Der Einsatzleitwagen, den wir haben, der ist, glaube ich, ein bisschen größer, weil eben durch die viele Kommunikationstechnik, die drin ist, kriegt man das in so einen kleinen PKW nicht mehr rein. Und damit man dann also vor Ort auch die Lagekarte führen kann und auch mit den Einsatzkräften vor Ort, mit den Führungskräften vor Ort Lagebesprechungen durchführen kann, haben wir also hier den Bus, wo wir damit so einen klappbaren Tisch haben und dann hier vor Ort die Besprechungen durchführen können. So, hier sehen wir, also hier seht nicht nur ihr Hörer nichts, sondern wir sehen gerade auch nichts, weil das Fahrzeug fehlt. Ja, das ist unser Teleskopmast, unser Hubrettungsgerät. Das ist momentan der höchste in Baden-Württemberg mit 54 Metern. Zwischenzeitlich gibt es auch schon welche mit über 100 bzw. 112 Meter Höhe, aber in Baden-Württemberg ist es momentan das höchste Hubrettungsfahrzeug. Ist ein Allradfahrgestell, ein Fünfachser, hat rund 39 Tonnen und wird bei uns für den Gebäudebrandschutz eingesetzt, aber auch ansonsten für Hilfsmaßnahmen auch von der Betriebsabteilung, wenn man irgendwo in einer Anflugbefeuerung eine Lampe wechseln muss und die entsprechende Höhe braucht, damit man dann hier ran kann. Also keine Drehleiter, sondern ein ich sag's mal, Kran mit Kabine vorne dran. Also es ist eigentlich schon eine Drehleiter, nur die klassische Drehleiter, die hat Sprosser. Das meinte ich. Ja, und der Teleskopmast hat da, wo normalerweise die Sprosser sind bei der Drehleiter, einen Metallmast. Ja. Also man muss vorher in die Gondel einsteigen. Vorher in den Korb einsteigen, um hochzukommen. Das habe ich gemeint, ja, genau. Hier haben wir einen Teil unserer Abrollbehälter stehen. Wir haben also insgesamt 27 Abrollbehälter, die von 3 Wechselladerträgerfahrzeugen dann zu der Einsatzstelle transportiert werden. Hat den Vorteil, man muss dann nicht für jeden Behälter ein Fahrgestell drunter vorhalten. Von diesen 27 Behältern sind allein 22 für die Flugzeugbergung mit Spezialgerät drauf, also Hebekisser, Hebebänder, die Hydraulikchecks bzw. Dollys, also da haben wir keine geklonten Schafe drauf, sondern das sind Ersatzfahrwerke, das heißt, wenn eine Maschine runterkommt mit einem Blattfuß oder mit einem defekten Fahrwerk, versuchen wir die auf so einen Dolly zu packen und sie dann von der Start- und Landebahn auf die Position zu ziehen. Wir haben dann für den Massenanfall von Verletzten einen Abrollbehälter, wo wir also bis zu 100 Personen unterschiedlicher Verletzungsgrade versorgen können. Wir haben für Gefahrguteinsatz, Strahlerschutzeinsatz einen Abrollbehälter, ergänzend dazu noch so einen Abrollbehälter Gefahrgutauffang, wo wir dann also auch noch Flüssigkeiten dann auffangen können. Hier AB-Britsche Kran mit einer Kehrmaschine bei größeren Ölspuren zum Beispiel. Dann haben wir einen Allradstapler, auch für die Flugzeugbergung, um die schwere Hebekiste transportieren zu können. Ja, hier so der Großteil. Wir haben dann so mobile Fahrstraße, wo man dann also, wenn die Maschine in schlechtem Gelände ist, solche Matten haben, wo man dann Behelfsstraße bauen kann. Wir haben also Gussplatten, wo man so Behelfsstraße bauen kann. Oder das einfachste Mittel dann Sand, Kies oder Holz unterbauen und dann versuchen, die Maschine wieder auf fester Untergrund zu kriegen. Das ist ein Fahrzeug hier, das fährt relativ oft raus, unser KEF, also unser Kleineinsatzfahrzeug. Wie es der Name schon sagt, für kleine Einsätze, sprich wenn Personen im Aufzug feststecken, wenn man kleinere Ölspuren hat, wenn man ja, sonstige kleine technische Hilfeleistungen machen muss, dann ist das eigentlich das Fahrzeug, das hier meistens rausgeht. Universell beladen und auch universell einsetzbar. So, sind wir in der nächsten Halle. Jawohl, jetzt haben wir hier schon einen Schnitt gemacht. Jetzt sind wir nämlich hier in der Halle Gebäudebrandschutztechnische Hilfeleistung. Sehen wir eingangs gleich unser Hilfeleistungstanklöschfahrzeug. Das ist so eine Mischung aus Löschgruppenfahrzeug und Löschfahrzeug. Wir haben da 5000 Liter Wasser mit dabei, 500 Liter Schaumittel, haben einen festen Monitor auf dem Dach, wo wir also auch Wasser mit abgeben können. Es ist noch ausgestattet für technische Hilfeleistung, sodass wir also hier zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall autark arbeiten können mit dem Fahrzeug, mit Spreizer, Schere, Hydraulikstempel, Kettensäge, alles was man so braucht, um hier dann auch sinnvoll was machen zu können. Also das ist ja ein Fahrzeug, das würde auch eine normale Ortsfeuerwehr einsetzen, oder? Ja, jetzt nicht in der Größe, aber von der Zusammensetzung her, von der Taktik her schon. Ja. Genau. Ich sehe hier neben dem Fahrzeug irgendwelche Klamotten rumliegen. Jawohl, also das Klamotten rumliegen, das sind die sogenannten Stiefel-Hosen-Pakete. Das ermöglicht den Mitarbeitern hier, dass sie relativ schnell in die Einsatzkleidung kommen. Die sind im Regelfall angezogen wie ich, also eine Tagesdiensthose, ein Poloshirt drüber. Und wenn dann der Alarm kommt, müssen sie ihre Brandschutzkleidung entsprechend anziehen. Das ist die sogenannte Überhose mit den Stiefeln. Die meisten haben es dann so, dass sie quasi die Hose über den Stiefeln drüber haben, in die Stiefel reinschlüpfen, Hose hochziehen, mit der Hosenträger festmachen und dann die Einsatzjacke drüber ziehen. Also das ist schon das, was hier hängt. Und dann der Helm auf und dann geht's los. Okay. So, was haben wir hier noch? Eine gute alte Uralt-Drehleiter. Genau. Das ist unser ältestes Teil, das wir hier momentan bei der Flughafenfeuerwehr haben. Die hat schon über 30 Jahre auf dem Buckel. Ist ein Hubrettungsgerät, 30 Meter lang. Ist eine sogenannte Leiterbühne. Und da sind wir jetzt momentan gerade dabei, eine Ersatzbeschaffung durchzuführen, damit wir hier wieder ein modernes und adäquates Hubrettungsgerät bei uns zur Verfügung haben. Der Rest sieht alles relativ neu aus da. Also ich meine, das da zumindest gibt es ja noch nicht so lange den LKW. Ne? Also das ist höchstens 4-5 Jahre alt, oder? Ja, wir haben also Gott sei Dank einen relativ neuen Fuhrpark. Das heißt, wie gesagt, die Drehleiter ist die Ausnahme mit 30. Ansonsten bewegt es sich so um die 14 bis 0 Jahre. Wie gesagt, relativ jung. Die Wechselladerträgerfahrzeuge, die ich hier sehe, die sind die Nummer 27 da, das ist der neueste. Der dürfte 3 Jahre alt sein, 3-4 Jahre, haben sie gut geschätzt. Ansonsten haben wir noch, wie gesagt, das Rettungstreppenfahrzeug, das auch noch zum IKEA-Zug gehört, aber jetzt hier in der Gebäudebrandschutzhalle steht aus Platzgründen. Okay. Wie gesagt, hier aufgesattelt dann der Abrollbehälter Gefahrgut und der Abrollbehälter für den Massenanfall von Verletzten. Dahinter haben wir noch einen Kranwagen, der 40 Tonnen heben kann. Das ist also speziell auch für die Flugzeugbergung ein wesentlicher Bestandteil von unserem Bergekonzept, dass wir hier einen Kranwagen vorhalten, um auch Kleinflugzeuge vornehmlich dann so schnell wie möglich von der Bahn zu kriegen. Wenn es dann ein größerer ist, dann sind wir eigentlich gezwungen, dann ein größerer zu holen, aber bis 40 Tonnen können wir da also problemlos arbeiten. Sind Sie dann auch für die Betreuung und Abnahme und Prüfung der Feuerlöscher am Flughafen zuständig oder macht das hier auch der Minimax, der vorbeikommt? Nein, das machen wir selber. Wir gehen jetzt gerade zur Feuerlöscherwerkstatt. Wir haben also rund 2000 Feuerlöscher hier am Flughafen, die wir selber prüfen. Nach einem festgelegten Wartungs- und Instandhaltungskonzept. Ein Mitarbeiter, der dabei ist, schon CO2-Löscher, also Kohlenstoffdioxidlöscher zu prüfen. Ansonsten haben wir, wie draußen auch, Pulverlöscher, Wasserlöscher, Schaumlöscher. So alles, was gängig auf dem Markt ist. Ja. Wundert mich, dass sich das lohnt, das selber zu machen und nicht irgendwie von den üblichen Verdächtigen outzusourcen. Oder haben Sie so viele, dass sich es einfach rechnet? Na, wir haben zum einen relativ viele und zum anderen natürlich paart sich der Fachverstand, die Sachkenntnis so. Und die Kompetenz. So wäre es eigentlich, sagen wir mal, schlecht, wenn man sagen muss, man holt einen externen Reihe, der Feuerwehr die Löcher prüft. Ne? Ja, gut. Keine Ahnung, inwieweit so die Problematik des Löscherprüfens vergleichbar ist mit der des regulären Feuerwehrmenschentätigkeit. Also deshalb die Frage, aber egal. Also es ist eine artverwandte oder eine feuerwehrverwandte Tätigkeit, eigentlich eine ursprüngliche Tätigkeit von der Feuerwehr, und die sollte eigentlich auch bei der Feuerwehr bleiben. Ja, okay. Das ist unsere Atemschutzwerkstatt und Schutzanzugwerkstatt. Wir haben ja hier eine gewisse Anzahl an Pressluftatmern und Masken, über 100 Masken, über 50 Geräte. Die werden von uns auch gewartet, geprüft, instand gehalten, wiederbefüllt, die Flasche dann. Genauso die Chemikalien-Schutzanzüge, also diese großen grünen Kunststoffanzüge, wo man aussieht wie ein Marsmensch, wenn man drin steckt. Und wie gesagt, das macht die Atemschutzwerkstatt hier bei uns, die betreut auch die Atemschutzübungsanlage. Und sind es jetzt hier spezielle, ist es mal Atemschutzmechaniker oder ganz normale Feuerwehrkollegen, die das zusätzlich nebenher machen? Also das sind ganz normale Feuerwehrmitarbeiter, die eine zusätzliche Qualifikation zum Atemschutzgerätewart haben. Okay. So. Also hier sind wir in der Fahrzeughalle Rettungsdienst. Wir haben also insgesamt zwei Rettungswagen, die normmäßig ausgestattet sind. Der eine ist gerade noch bei dem Verkehrsunfall, den sie vorhin mitkriegt von der Unfallmeldung her. Und wir sind also in der Lage, wenn wir voll besetzt sind, zwei RTWs zu besetzen, um hier auch am Flughafen die medizinische Erstversorgung zu machen. Notarzt kommt von außen, das heißt, da bedienen wir uns den Notarztdienst aus dem Landkreis Esslingen oder unser Flughafenarzt, sofern der am Platz ist hier. Aber hier ist jetzt schon offensichtlich, ne? Wenn halt irgendwie ein halbwegs in Anführungszeichen anstrafter Flugunfall passiert, dann sind die Rettungswagen aus der ganzen Umgebung in Einsatz. Da kommen sie mit ihren zwei nicht wirklich das weit. Das ist richtig, ne? Das sind die zwei zu wenig, das ist klar. Ja. Haben Sie dann hier auch noch eine Art Mini-Krankenhaus oder so zur Versorgung der Leute, oder geht es dann sofort raus in die Außenwelt? Also wir haben hier für den täglichen Bedarf das Airport Medical Center von unserem Betriebsarzt oben. Ansonsten bei Großschadenslagen oder größeren Schadenslagen geht alles sofort vom Platz weg. Also Erstversorgung hier, bis die Leute soweit stabil sind und transportfähig, und dann entweder mit dem Hubschrauber oder mit dem Krankenwagen dann oder Rettungswagen dann in die Klinik. Wo ist hier der nächste Hubschrauber stationiert und wer ist hier zuständig? Ist der ADAC oder? Nein, das ist die Deutsche Rettungsflugwacht. Die hatten wir bis vor eineinhalb Jahren hier am Flughafen und die sind jetzt in Remseck. Ah ja, mit Hubschraubern, oder? Also weil da unten steht doch noch das Gebäude rum mit dem alten Hubschrauber auf dem Dach. Das ist die Zentrale hier in Filderstadt von der Deutschen Rettungsflugwacht. Die ist nach wie vor noch hier, aber die sind da mit dem Rettungshubschrauber, der hier stationiert war, das war ein Sekundärhubschrauber, sind sie dann nach Remseck umgezogen. Was war das für eine BK-117, gell? Ja, genau, ja. So, das ist also unser Einsatzleitwagen. Wie Sie sehen, ein bisschen größer dimensioniert, um letztendlich auch hier, damit unser Einsatzleiter vom Dienst ein adäquates Führungsmittel vor Ort hat, um die normalen Einsätze hier dann auch abwickeln zu können. Wird dann bei einer größeren Lage durch den Bus unterstützt, den wir vorhin gesehen haben, und sonst da passt das alles. Das ist dann ein Reservefahrzeug, falls der mal in die Werkstatt muss oder einen technischen Defekt hat, haben wir dann hier eine etwas kleinere Variante des Einsatzleitwagens. Sodass wir also für den Einsatzleiter vom Dienst immer ein passendes Führungsfahrzeug haben. Und nur für die, die es jetzt gerade nicht sehen, der Einsatzleitwagen sieht aus wie ein Sprinter. Und das Ersatzauto ist ein Mercedes G-Klasse, langer Radstand, oder? Genau. Ja, der VW-Bus ist ein normaler Mannschaftstransportwagen, den man hier für ganz normale rückwärtige Aufgaben verwendet oder am Einsatzfall dann für den Transport von Personen oder von Gerätschaften dann zur Einsatzstelle, was man dann so nachbringen muss. Ne? Und drüber steht ein ganz normaler Kommandowagen, C-Klasse, das ist das Fahrzeug von meinem Stellvertreter, sodass er dann bei Bedarf, weil er auch der vorbeugende Brandschutz hier am Flughafen verantwortlich macht, dann auch entsprechend mobil ist. Und Sie fahren den Q5, der da draußen steht? Genau. Okay. Das ist hier unsere Atemschutzübungsanlage. Wir sind jetzt gerade durch den sogenannten Vorbereitungsraum reingekommen. Das heißt, hier rüsten sich die Einsatzkräfte dann aus mit einem Atemschutzgerät, mit der persönlichen Schutzausrüstung, kommen dann hier rein, müssen dann eine bestimmte Arbeitsleistung auf dem Laufband vollbringen, müssen 30 Meter auf der Endlosleiter laufen. Die dreht sich also im Kreis und hier auch gewisse Tätigkeiten in diesen Oberarmergometer drehen. Und wenn Sie das dann haben, das ist der sogenannte Belastungsteil der Anlage, dann geht es ins Katakombensystem, in den sogenannten Erholungsteil. Nur kommt man dann auch gar nicht so genau sagen, was da der Unterschied ist dazwischen. So, jetzt hier. Ach, da steht ein Stück Flugzeug. Jetzt. Okay. Jawohl, genau. Wir sind ja schließlich hier bei der Flughafenfeuerwehr. Also haben wir auch eine Flugzeugattrappe, um hier das Räumen bzw. das Retten von Personen aus dem Flugzeuginneren üben zu können. Wir können das hier komplett verrauchen, also dass wir also da auch Realbedingungen herstellen können, auch in der kompletten Atemschutzübungsanlage. Das sieht ja schon gemein aus, wenn es da noch entsprechend verraucht ist. Man hat vorher sich auf dem Ergometer tot gemacht und darf dann da durchkriechen. Das ist im Prinzip dann so, dass wir hier Sicht haben von maximal 10 cm. Das heißt also fast null Sicht, kann man sagen. Gemeine in der Geschichte ist, dass also die Strecke abwechselt zwischen Kriegsstrecke und Laufstrecke. Man sieht es hier in den Kanaldeckel da. Da geht man dann hoch oder runter, je nachdem. Wenn man dann ganz fies sein will, kann man hier über dieses Feld noch Hitze- und Wärmestrahlung einspielen, also bis zu 140 Grad, sodass es also ordentlich warm wird. Man merkt ja jetzt schon in der Anlage, wenn sie nicht in Betrieb ist, dass man hier schon eine gewisse Grundfeuchte und eine gewisse Grundtemperatur hat, also schon ordentlich warm. Und das wird eben dann durch den Nebel und durch die Übungstätigkeit noch verstärkt. Und wie gesagt, so nach 20 Minuten müsste eigentlich dann ein normaler Atemschutzgeräteträger hier durch sein. Und wenn er das dann geschafft hat, dann hat er sein Pensum erfüllt nach der Vorgabe und darf weiter am Einsatzdienst teilnehmen. Das ist dann quasi eine Art jährliche Prüfung? Oder? Muss jeder Atemschutzgeräteträger einmal jährlich durch über sich ergehen lassen. Und das sind dann aber nicht alle Kollegen, weil Sie das gerade extra so erwähnen? Ne, bei uns alle. Also wir haben hier keine Ausnahme. Alle diejenigen, die im 24-Stunden-Dienst, im Einsatzdienst sind, müssen auch Atemschutzgeräteträger sein. Ist aber bestimmt nicht jedermanns Sache, hier bei Hitze und Dunkel und Rauch 10 cm Sicht da in der Gegend rumzukriechen. Also da kann man ja, also die psychologische Eignung zum Feuerwehrmann zeigt sich da relativ schnell, oder? Genau, das ist ja auch Sinn und Zweck der Geschichte, bei der Atemschutzausbildung auch die Leute künstlich unter Stress zu setzen, um zu testen, hat er irgendwelche psychische Probleme, vor allen Dingen Platzangst, geht es ihm enge Räume oder wenn er null Sicht kommt, behält er da die Nerven, kommt er da relativ schnell außer Kontrolle, außer Atem zum Beispiel auch und so. Und ja, das sind so die Parameter, die da geprüft werden. Okay. Wer ist der Schmied, dass er da draufsteht? Das war mein Vorvorgänger. Ja. Wir sind 1995 hier in die neue Feuerwache eingezogen und das war damals die Überraschung für den Herrn Schmid hier, als er dann die erste Führung durch die Atemschutzübungsanlage gemacht hat, haben wir den Kleber danach gemacht und war die Überraschung gelungen. Ja. So eine klassische, also bei vielen Feuerwachen sieht man diese Türme zum Schlauchtrocknen. Habe ich das hier keinen gesehen, oder? Den sehen wir noch, aber nicht klassisch, dass er nach oben geht, sondern der geht bei uns zur Hälfte in der Boden und zur Hälfte nach oben. Weil als wir hier die Feuerwache gebaut haben, gab es eine sogenannte Höhebeschränkung wegen der Luftsicherheit, wegen dem Flugverkehr. Und da musste man also dann diese 30 Meter in der Länge die Hälfte in der Boden setzen und die andere Hälfte auf die Mache draufpacken. Das alles hier. Das ist der Leitstand, wo also die ganzen Vitalparameter aufgezeichnet werden, beziehungsweise die erbrachte Übungsleistungen. Also der Kollege hat dann quasi Beeper dran und wird dann also alles erfasst, ob er die vorgegebenen Sollwerte erfüllt hat und kriegt dann am Ende ein Protokoll, ob er es bestanden hat oder nicht. Kann man da, wenn einer da, ich sage jetzt mal, flapsig durchdreht oder Panik kriegt, kann man da schnell abschalten und klare Luft machen? Ja, wir haben also hier die Möglichkeit, das Ding innerhalb von 30 Sekunden schnell zu entrauchen und dann ist da also innerhalb kürzester Zeit wieder klare Sicht. Okay. Also mit anderen Worten, es besteht keine echte Gefahr für den Kollegen. Nein. Aber hoffentlich weiß er das nicht, weil sonst übt er ja nicht richtig. Ja gut, ich meine, das wissen die Kollegen schon, aber das ist manchmal das Interessante, dass also trotzdem, dass man weiß, dass es eine Übung ist, dann der psychische Moment oder die psychische Beanspruchung und der Stress doch überwiegt und man das dann relativ schnell vergisst. Das ist der Flugsimulator-Effekt, ne? So, genau, ja. So, Schlauchwerkstatt. Ja, genau, Schlauchwerkstatt. Hinter diesem Rollader verbirgt sich der ominöse Schlauchtrockerturm, der wie bei uns, wie gesagt, zur Hälfte in den Boden geht. Insofern kann ich da nicht allzu viel zeigen, außer die Tür aufmachen. Und dann einmal hochgucken. Ja, genau. Ja. Wie gesagt, die eine Hälfte nach oben, die andere Hälfte nach unten. Ja. Und da ein Normschlauch 20 Meter hat, ist also nachgewiesen, dass er mindestens 20 Meter lang ist und die 30 Meter bis unter erfüllt. Ne? Also das dient wirklich zum Trocknen und was macht man denn in der Schlauchwerkstatt? Schläuche bauen? Oder? Nee. Die Schläuche, die werden hier gewartet und repariert. Das heißt, es kann ja durchaus mal vorkommen, dass man beim Einsatz zum Beispiel einen Schlauch runterfällt auf eine scharfe Kante und hat dann ein Loch. Ne? Und wenn das dann ein relativ hochwertiger Schlauch ist, dann schneidet man den ab, macht die Kupplung weg, tut die Kupplung wieder frisch einbinden, dann ist er halt 5 oder 10 cm kürzer, aber immer noch einsatzklar. So bei den normalen gewebten Schläuchen hier, da lohnt es sich zwischenzeitlich schon fast nicht mehr, weil die derzeit so einen ruinösen Preiskampf haben, dass es billiger ist, eine neue zu kaufen, wie da einmal 2 Stunden anzustellen zum Reparieren. Aber bei hochwertigen Schläuchen, und die haben wir gerade im Gefahrgutbereich, beziehungsweise im Bereich von der Wand hier dran, da ist es durchaus sinnvoll, dass man da dann auch jemand hinstellt. Und ja, ich glaube, wir sind durch, oder? So weit sind wir durch, ja. Wunderbar, dann bedanke ich mich ganz furchtbar herzlich fürs Mitmachen. Gern geschehen. Und wenn ich mal wieder irgendwann auf dem Flughafen bin, kommen wir vorbei, dann fahren wir eine Runde mit dem Löschfahrzeug. Genau, so machen wir das. Okay. Gut, jetzt sind wir hier bei der nächsten Station. Wieder eine etwas ruhigere Umgebung. Wir sitzen wieder im kühlen, angenehmen Büro. Und zwar im Büro vom Tanklager und unterhalten uns hier mit Thomas Stitzel. Der ist hier der Betriebsleiter und der stellt sich jetzt vor. Ja, mein Name ist Thomas Stitzel, ich bin der Betriebsleiter hier im Flughafentanklager bei der Skytanking Stuttgart GmbH und Co. KG. Und ich bin bei der Skytanking seit August 2009 und bin hier für den Betrieb im Tanklager zuständig, für den operativen Tanklagerbetrieb, für den Verwaltungspart und letzten Endes auch für die Flugzeugbetankung. Mhm. Das heißt, offensichtlich geht es darum, dass die Flugzeuge den Sprit bekommen. Gerade um es einzugrenzen, für den Sprit, für die Fahrzeuge sind Sie nicht zuständig. Also eine normale Tankstelle für Diesel gibt es wahrscheinlich auch noch irgendwo. Wir haben ja auf unserem Gelände auch noch eine Dieseltankstelle, die wird verwendet für alle Fahrzeuge, die hier in der Bodenabfertigung unterwegs sind und eben mit Diesel betrieben sind. Und das gehört auch zu Ihrem Aufgabenbereich, oder nicht? Das gehört mit zu unserem Aufgabenbereich. Mhm. Und wo wir gerade schon über Treibstoffe reden, welcher Treibstoff wird für Flugzeuge eigentlich verwendet? Wir haben hier bei uns im Tanklager das, was im Volksmund als Kerosin bezeichnet wird. In der Luftfahrt spricht man eher von Jet A1. Jet A1 ist ein Treibstoff, der ja relativ ähnlich wie das Diesel ist, kann man aber trotzdem nicht ganz mit Diesel vergleichen, weil es für Flugzeuge spezifische Eigenschaften hat. Zum Beispiel ein viel tieferer Gefrierpunkt. Mhm. Diesel flockt ja aus im Winter, wenn es zu kalt wird. Und das Jet A1 muss natürlich auch bei sehr niedrigen Temperaturen bis minus 47 Grad ungefähr noch flüssig sein und im Flugzeug verbrannt werden können. Ist aber kein besonders edler, also hochoktaniger Sprit, sondern eher was Groberes, kann man das so sagen? Ja, man kann es mit Dieselheizöl sehr stark vergleichen. Mhm. Ist aber vom Reinheitsgrad, würde ich sagen, qualitativ höherwertiger. Mhm. Jet A1 ist eines der am besten überwachten Treibstoffsorten, was die Qualität anbelangt. Jet A1 wird bei jeder Verladung gefiltert, wird entwässert. Also die Qualität des Treibstoffs, die wird sehr stark überwacht. Die Homogenität quasi, dass alle Treibstoffchargen quasi die gleichen Eigenschaften haben auch. Ja, da gibt es sehr enge Eingrenzungen, in welchem Toleranzbereich sich die Inhaltsstoffe im Jet A1 bewegen dürfen. Mhm. Und die Qualität, die wird überwacht bei jeder Verladung. Also die wird bei uns überwacht im Tanklager und dann aber auch von den Airlines, von den Ölfirmen. Mhm. Ist also, was Verschmutzung im Treibstoff anbelangt, ein sehr, sehr sensibles Thema. Mhm, weil Verschmutzung natürlich dann möglicherweise zu Schäden im Triebwerk führen würde und das wird gleich schweineteuer. Ja, Verschmutzung im Treibstoff darf nicht sein. Das ist ein absolutes No-Go. Ja. Das darf unter keinen Umständen passieren und wird eben durch diese strenge Überwachung und Qualitätskriterien sichergestellt, dass das immer sauber ist. Mhm. Wir haben gerade im Vorgespräch vielleicht übertrieben, also was wir gerade geplaudert haben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben Sie erwähnt, dass hier von verschiedenen Firmen Sprit eingelagert wird. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also Skytanking ist die Firma, die, sagen wir mal, den Sprit lagert und zum Flugzeug fährt, oder? Und was machen dann da noch andere Firmen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Wie ist da die Aufgabenteilung? Ja, Skytanking ist ja ein unabhängiger Dienstleister für die Tanklagerhaltung und Flugzeugbetankung. Das heißt, wir selbst verkaufen kein Kerosin. Das Kerosin, das sich in den Tanks befindet, gehört verschiedenen Ölfirmen, die eben dieses Tanklager als Infrastruktureinrichtung nutzen, mhm. um hier am Flughafen Treibstoff an die Airlines verkaufen zu können. Hat aber jetzt nicht jede Ölfirma ihren eigenen Tank, sondern da wird halt abgerechnet, wer wie viel reingibt und wie viel rausgeht. Ja, so in etwa kann man sich das vorstellen. Wo kommt das Kerosin her? Also, wie kommt es hierher? Das sind ja doch ganz große Mengen. Wenn das alles per LKW kommt, das ist ganz schön viel, oder? Ja, das kommt alles per LKW ins Tanklager und zwar wird das landseitig eingelagert. Also die LKWs fahren nicht in den Sicherheitsbereich des Flughafens mhm. ein. Und wird per LKW angefahren. Das meiste kommt aus Heilbronn bzw. aus Blochingen. Das wird dann über Pipeline, über Zug an diese Umschlagstellen okay. gefahren. Ja, das können pro Tag im Sommer 35 LKWs pro Tag sein. Okay, das sind dann, was hat so ein LKW, wie viele Liter? Ja, etwa 35.000. Also, okay, kann jetzt jeder Hörer selber ausrechnen, wer einen Taschenrechner zur Hand hat, wie viele Liter das pro Tag sind. okay, das heißt, die LKWs bringen den Sprit her, das wird hier eingelagert. Für wie viele Tage haben Sie hier Reserven? So ungefähr? Wie viel passt wir da haben rein? Hier abhängig von der Jahreszeit Klar. eine Reserve, die so für 3 bis 5 Tage okay, ausreicht. Und dann kommen quasi luftzeitig, wie man das nennt, also innerhalb vom Sicherheitsbereich kommen die flugzeugtankenden Tanklaster hierher gefahren, tanken sich auf und fahren zum Flieger. Ja genau, die Flugfeldtankwagen, die füllen ihre Fahrzeuge auch hier am Tanklager auf und fahren dann zum Flugzeug, um diese zu betanken. Mhm. Es gibt auch Flughäfen, wo im Boden Tankleitungen, Spritleitungen verlegt sind und das entsprechende Servicefahrzeug nur noch eine Pumpe und einen Adapterschlauch mitbringt, richtig? Ja, das ist richtig. Die haben dann ein Hydrantensystem. Genau. Das Hydrantensystem hat eben den Vorteil, dass man den Sprit nicht mit dem Tankwagen ans Flugzeug fahren muss, sondern direkt an der Flugzeugparkposition durch einen unterirdischen Hydranten mit dem Fahrzeug entnehmen kann und direkt ins Flugzeug pumpen kann. Wird in Stuttgart aber nicht gemacht. Das wurde in Stuttgart nicht gemacht. Das ist, denke ich, aus der Historie so entstanden. Ja. Ein Hydrantensystem nachträglich an einem Flughafen zu installieren, ist mit so viel Kosten und Aufwand Klar. verbunden. Das wird in Stuttgart sicherlich noch lange Zeit bei dieser Variante mit den Tankwagen bleiben. Ja. Für die Mengenverhältnisse, ich meine, klar, redet man nachher vielleicht noch drüber, woher ein Pilot weiß oder wer entscheidet, wie viel getankt wird, aber kann man so ungefähr sagen, ein Tankwagen pro Flugzeug oder 5 Flieger lassen sich mit einer Tankwagenladung betanken, so ganz grob? So das kann man überhaupt nicht sagen. Okay. Das ist sehr stark abhängig vom Flugzeugtyp und natürlich von der Entfernung, wo der hinfliegt. Dann lassen wir es andersrum sagen. Wie viele Liter oder Tonnen gehen in den Tankwagen rein, in den Flugfeldtankwagen? Ja, die gibt es auch in unterschiedlichen okay. Größen. Also wir haben hier Fahrzeuge, die beginnen hier am Flughafen mit 20, 30 Kubikmeter und das kann gehen bis 45 Kubikmeter mhm. hier in Stuttgart, wobei es solche Tankwagen auch bis zu 80 Kubikmeter mhm. gibt. Die werden aber in Stuttgart nicht gebraucht. Mhm. Okay, das heißt ja dann schon, dass auf jeden Fall im Regelfall mehrere Flugzeuge mit einer Tanklasterladung betankt werden. Für das, was im europäischen Verkehr fliegt, da reicht ein Tankwagen schon für mehrere Betankungen. Genau, ja. Aber es differiert schon sehr stark. Also das kann anfangen bei 1.000 Litern und mhm. geht dann bis 20.000, 30.000 mhm. Liter. Es ist ja so, dass der Pilot entscheidet, wie viel getankt wird. Das rechnet er ja aus mit was weiß ich was für Formeln, die alle möglichen Reserven damit einberechnen. Wie wird das kommuniziert? Woher weiß der Tankwagenfahrer oder der Tanker, wie viel er da in den Flieger tanken muss? Ja, wir bekommen die Betankungsmengen von manchen Airlines auf elektronischem Weg übermittelt in unser Dispatch-System. Oder OPS gibt uns die Mengen telefonisch durch. Oder die dritte Variante, der Pilot nennt die Menge dann am Flugzeug, wenn also der Tankwagen quasi da steht. Ja. Okay. Wird es dann auch nochmal irgendwie kontrolliert? Also wahrscheinlich kriegt der Pilot dann einen Beleg, so wie wenn ich Heizöl kaufe, oder? Ja, der Pilot, der bekommt einen Beleg oder wir übermitteln auf elektronischem Weg papierlos die Tankdaten. In Flieger dann direkt, das gibt es auch ja. inzwischen. Okay. Also die Situation ist die, dass der Pilot eine Treibstoffmenge berechnet, das ist eine sogenannte Blockfuel-Menge. Mhm. Und die Blockfuel-Menge ist die Menge, die der Pilot für den nächsten Flug im Flugzeug haben möchte. Mhm. Die Angabe ist in Tonnen, Also wenn der zum Beispiel sagt, er möchte 10 Tonnen und im Flugzeug, das ist ja nie leer, da ist ja immer noch eine Restmenge drin, da sind es noch 4 Tonnen drin, dann tanken wir von 4 Tonnen auf 10 Tonnen, also quasi noch 6 Tonnen und dann ist die Blockfuelmenge erreicht. Mhm. Aber als Tankender haben Sie ja keine Anzeige über die Menge des Sprits im Flieger, sondern das kann nur der Pilot dann erkennen. Das heißt, der sagt halt, ich habe 4, ich brauche 10, muss also 6 tanken und sagt das dann und der Tankwagen, Tanker, Tank der 6. Tankwart, der Tankwart sieht am Flugzeug, am Fuel Panel, an einem Display, wie viel im Flugzeug drin ist. Er sieht für jeden Tank die Menge, die drin ist und füllt eben auf, bis die Blockfuelmenge angezeigt wird. Ah ja, okay, das wusste ich auch nicht. Und es ist auch so, dass die Flugzeuge nur noch, war ja früher, glaube ich, anders, nur noch einen Tankstutzen haben und nicht mehr einen Tank im Flügel und einen Tank im Rumpf, den man separat betanken muss. Oder gibt es heute auch noch? Im Regelfall gibt es einen Tankstutzen, über den wird betankt. Das Flugzeug hat natürlich mehrere Tanks, aber die Betankung geht über einen Tankstutzen. Mhm. Und dass die Tankstutzen standardisiert sind, ist wahrscheinlich offensichtlich. Sonst müssten wir hier ja 27 Adapter mitführen. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht so ist, oder? Das sind standardisierte Betankungsanschlüsse, okay. Die sind bei jedem Flugzeug gleich. Und dieses Panel, von dem Sie geredet haben, wo dann quasi angezeigt wird, wie viel Sprit drin ist und was auch immer, das ist auch standardisiert oder muss man da quasi für jeden Flugzeugtyp als Tanker wieder eine Einweisung machen, um zu wissen, wie man das Flugzeug beim Tanken bedient? Das ist so. Die Tankwarte werden für jedes Flugzeug eingewiesen, weil die Fuel Panels sind ähnlich, aber sie sind nicht gleich. Mhm. Okay. Und die Pumpen, die den Flieger betanken, sind die dann im Tanklaster oder werden die über das Panel im Flieger aktiviert? Die Pumpe ist am Fahrzeug. Okay. Das Fahrzeug verfügt dann noch über eine Druckregeleinheit, weil man nur mit bestimmtem Druck an den Flugzeugtank rangehen darf. Sonst würde man ihn ja theoretisch aufblasen können. Also da ist das Fahrzeug schon noch mit diverser Regeltechnik ausgestattet, das sicherstellt, dass am Flugzeug durch die Betankung auch kein Schaden entstehen kann und nur die Menge ins Flugzeug fließt, die auch wirklich die Fließgeschwindigkeit, die auch wirklich nur maximal sein darf und nicht mehr. Mhm. Okay, und das ist dann eben auch wieder flugzeugspezifisch vermutlich, oder? Das ist flugzeugspezifisch, das weicht ab. Wie viele Tankwagen haben Sie hier in Betrieb? Also wie viel können Sie da gleichzeitig betanken ungefähr? Also hier in Stuttgart sind etwa 14 Tankwagen, okay, die hier im Einsatz sind. Und wie lange dauert so eine Betankung? Ja, ich weiß, abhängig von der Menge, also ungefähr. Ist sehr stark abhängig von der Menge. Ja, einer, der 1000 Liter tankt, ist natürlich viel schneller fertig als 10.000. Aber ich sag mal so, mit 15, 20 Minuten ist ein guter Mittelwert. Hier steht jetzt ja doch eine ganze Menge an Sprit rum. Ich habe jetzt vorhin nicht mitgerechnet oder mit überschlagen, wie viele Liter dann hier im Tanklager in Summe rumstehen. Aber das sind sicherlich einige zig Tonnen, wenn ich mir die Tanks so angucke. Was gibt es da an Sicherheitsvorrichtungen, dass da nichts Dummes passiert? Ja, also insgesamt haben wir ja 3 Tanks. In jeden Tank passen etwa 1700 Kubikmeter Sprit. Das sind 1,7 Millionen Liter, ne? Ja, genau. Und im Regelfall sind im Tanklager, ich sag mal, etwa 3.500 Kubikmeter an Treibstoff da. Mhm. Ja, damit da nichts passiert, ist das Tanklager nach den neuesten Sicherheitsrichtlinien gebaut. Das heißt, wir haben doppelwandige Tanks und einen Doppelboden an jedem Tank, die alle lecküberwacht sind. Also sollte da irgendwo ein Leck auftauchen, dann geht sofort ein Alarm an uns und an die Leitwartetechnik und an die Feuerwehr. Des Weiteren ist das Tanklager mit einer Feuerlöschanlage ausgestattet. Das heißt, wir können auch direkt hier aus dem Gebäude raus unsere Feuerlöschpumpen betätigen, können die Tanks von außen berieseln, was zur Kühlung dient im Falle eines Feuers. Und wir können auch in den Tank direkt beschäumen. Mhm. Okay. Was sind da so die Unfallszenarien, für die man da plant. Also Leck, klar, läuft Sprit raus, hast eine Feuergefahr und macht die Umwelt kaputt. Das will man natürlich erstmal vermeiden. Ja, natürlich. Und dann, das nächste wäre tatsächlich eine Explosion oder für was für Fälle plant man da oder was ist da so? Ja, Umweltschaden ist natürlich ein ganz großes Argument. Umweltschäden werden vermieden durch die doppelwandige Ausführung, genau, ja. Da die Doppelwand das gesamte Volumen des Tanks aufnehmen kann. Das heißt, wenn der Tank selber ein Leck hätte, würde immer noch kein Tropfen auslaufen, weil der die Menge durch die doppelte Wand aufgefangen werden würde. Das heißt, die Leckerkennung funktioniert dann einfach auch so, dass man guckt, ob in der äußeren Hülle quasi Sprit ankommt. Ja, da ist ein Sensor drin, der Alarm gibt. Ja. Wenn in der äußeren Hülle Sprit drin ist, dann macht er gleich Alarm. Und zwar nicht erst, wenn die Hülle voll ist, sondern wenn ein paar Zentimeter, dann schlägt das schon an. Ja. Und sonst, Explosion. Ich werde immer wieder von Leuten gefragt, wie kann man im Tanklager ruhigen Gewissens arbeiten, wenn man so einen Tank direkt neben dem Büro stehen hat. Ja. Es herrscht da wohl diese Meinung, dass Tanks pausenlos explodieren und brennen. Ja. Man muss dazu sagen, dass Kerosin eben Eigenschaften hat, ähnlich wie Diesel und Heizöl. Jeder hat im Keller einen Heizöltank und ich habe noch nie gehört, dass ein Haus explodiert wäre. Oder jedes Flugzeug ist ein fliegender Sprittank, ne? Im Flugzeug genauso. Also Kerosin ist jetzt auch nicht so leicht entflammbar, dass das sofort in Flammen aufgeht. Also Explosion ist auch eher unwahrscheinlich. Hm. Ist nicht auszuschließen, könnte theoretisch passieren, aber dafür ist so eine Anlage auch komplett explosionsgeschützt ausgeführt. Was heißt das? Wie macht man etwas explosionssicher? Das ist die Ausführung der Elektroinstallation. Ach so. Mhm. Dass keine Funken entstehen können, also die gesamte verbaute Elektroinstallation ist mit explosionssicheren Kabeln ausgeführt und mit explosionssicheren Gerätschaften. Mhm. Und da in Anführungszeichen normale, langsame Abbrand, der ist natürlich auch unwahrscheinlich, klar, aber den würde man dann eben mit den Berieselungsanlagen und mit der Feuerwehr nebenan bekämpfen. Ja, wir machen regelmäßig mit der Feuerwehr hier Übungen. Die Feuerwehr ist immer wieder bei uns im Tanklager und lässt sich einweisen in die Brandbekämpfungsanlage. Und da machen wir mit der Feuerwehr auch Übungen. Was wäre im Falle, wenn es brennen würde? Wie ist vorzugehen? Wie ist die Feuerlöschanlage in Betrieb zu nehmen? Ja. Und da ist das Personal dann auch routiniert. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen Richtung Automatisierung? Ist das alles Hand? Also ich meine, wenn der Kollege hier seinen Tankwagen auffüllt, wie viel da reingeht, der muss ja wahrscheinlich ja irgendwie dann abrechnen, wie viel er in welchen Flieger getankt hat. Da hängt doch bestimmt auch noch irgendeine Leitstelle, eine Software, irgendein Leitrechner dahinter oder irgend sowas. Ja, das Tanklager wurde natürlich mit moderner Technik versehen und ist nahezu vollautomatisiert. Das heißt, die Entladung der Tankwagen, die anliefern, die funktioniert vollautomatisch. Es findet eine automatische Qualitätsprüfung statt und die Fahrzeuge werden dann automatisch leer gepumpt. Das heißt, hier wird auch nachts, wenn das Tanklager nicht besetzt ist, Kerosin angeliefert. Ah ja. Mhm. Bei der Befüllung der Tankwagen funktioniert das ähnlich. Der Fahrer schließt seinen Schlauch an, startet die Befüllung. Der Rest geht alles automatisch. Die Pumpen werden automatisch gesteuert. Auch die Mengen, die in die Fahrzeuge gefüllt werden, die gehen automatisch in ein Mengenbuchhaltungssystem und werden dort verbucht. Es ist also zu jeder Zeit, fast jeder Tropfen nachzuvollziehen, der ins Tanklager reinging und der wieder rausgeht. Und da weiß man immer, wann wurde verladen, wie viel wurde verladen, in welches Fahrzeug und welcher Fahrer. Naja, ist ja nicht ganz billig, der Sprit, ne? Was kostet es gerade? Steuerfrei, ne? Nur um das Vorurteil zu bedienen. Ja, das Kerosin lagert unter Steueraussetzung. Steueraussetzung. Ja, das ist nicht steuerfrei, es ist Steueraussetzung. Und wir müssen natürlich gegenüber dem Zoll auch über jeden Liter Rechenschaft ablegen, wo der hingegangen ist. Damit nicht da Ihr Kumpel sozusagen seinen Traktor damit tankt. Also ist das der Hintergrund oder einfach? Ist mitten Hintergrund. Ja. Wobei zum Thema Traktor, es empfiehlt sich jetzt nicht, Kerosin in einen Traktor zu leeren. Es ist zwar ähnlich wie Diesel, aber hat von der Verbrennung her etwas andere Eigenschaften als Diesel und das Kerosin hat keine Schmiereigenschaft. Aha. Mhm. Also ein Diesel wird mit Kerosin fahren, aber nicht sehr weit. Okay, wunderbar. Gut, okay, damit sind wir eigentlich mit dem durch, was ich geplant hatte. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ja, die wichtigsten Themen haben wir besprochen. Ich denke, das reicht, um sich einen groben Überblick zu verschaffen. Okay, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Mitmachen. Ja, ich bedanke mich fürs Interview. Soweit zum Sprit und zum Tanken. Jetzt zum dritten und letzten Teil des Gesprächs mit Sarah Marschner zum Airport Management System, letztendlich der IT-Infrastruktur, die hinterm Flughafen steckt. Mein Name ist Sarah Marschner. Ich arbeite hier am Flughafen Stuttgart seit 13 Jahren und bin seit 10 Jahren in der Abteilung für Projektentwicklung für die Informations- und Kommunikationstechnik zuständig. Mhm. Und wir wollen uns ja jetzt ein bisschen über das Airport Management System unterhalten. Können Sie mir da kurz einen Überblick geben, um was sich da im Großen und Ganzen handelt? Mhm. Das Airport Management System, das ist bei uns abgekürzt das AMS. Das ist ein Tool, welches unsere Mitarbeiter im Verkehrsbereich unterstützt, wenn es um die Planung der Flugzeug- und Passagierabfertigung geht. Und zwar gibt es Ressourcen, die man planen muss, und das sind die mobilen und immobilen. Zum Beispiel, also eine mobile Ressource zum Beispiel sind die Flieger. Der Flugplan, der muss ja geplant werden. Wann kommen die Flieger, wann gehen sie wieder? Oder die Busse, die Pushback-Fahrzeuge, wann müssen die Flugzeuge wohin geschleppt werden oder zurückgepusht werden? Oder auch selbst die Mitarbeiter, also alles mobil im Sinne von, was sich bewegt. Mhm. Und die anderen Ressourcen wären dann noch, die auch nicht ganz unwichtig sind, natürlich die Gates und die Check-in-Schalter und die Parkpositionen für die Flieger oder auch die Gepäckbänder, also alles, was sich nicht bewegt. Mhm. Die Anzeigetafeln, sind die auch Teil des Ganzen? Nein, also die Anzeigetafeln werden vom AMS gefüttert sozusagen. Also das ist das FITS-System, das Flight Information Display System ausgesprochen, welches vom AMS die Daten bekommt, die Informationen, um sie dann an den Tafeln oder auch an den Monitoren darstellen zu können. Okay. Und Sie haben vorhin gesagt, dass da auch die Flugzeuge Teil dieser mobilen Ressourcen sind. Ja. Aber letztendlich ist es so, dass die Flugzeuge von den Airlines ja irgendwo verwaltet werden. Das heißt, aus Ihrer Sicht sind das mehr Eingangsdaten. Also das Flugzeug kommt dann und dann, dann kommen so und so viele Passagiere, dann brauche ich so ein Gate und so ein Bus. Genau, richtig. Also wir bekommen die Daten zum einen von den Airlines, wann ihre Maschinen gedenken zu kommen und wieder wegzugehen. Theoretisch. Oder, genau, theoretisch. Oder auch in Frankfurt sitzt dieser Flughafenkoordinator, der schon mal grob diese Saison Flugpläne macht. Also der sagt dann bloß oder gibt oder ja informiert uns, an dem und dem Tag kommt eine Lufthansa, die kommt aus Berlin und fliegt weiter nach Frankfurt. So, und diese Flugzeuge, die Planung wird dann immer detailgetreuer im Sinne von, wir müssen ja auch irgendwann wissen, was ist es für ein Maschinentyp, wie groß, welche Uhrzeit kommt er, wie lang bleibt er, wann geht er wieder raus, wie viele Passagiere und so weiter. Und es wird dann immer feiner. Da geht es um die Fliegerplanung. Und haben Sie denn da Einfluss drauf oder müssen Sie damit leben, was die Airline sagt? Obwohl ich merke, Sie können ja sagen, wir sind voll, ja, Sie gut, können also, nicht kommen. Weil, wenn kein Platz ist, dann geht es natürlich nicht. Also die dürfen nicht unbedingt frei nach Schnauze machen, das muss schon abgestimmt sein. So eine Verhandlungsabstimmungsgeschichte. Mhm. Genau, richtig. Mhm. Dieser Saisonplan von diesem Mensch in Frankfurt, ist das, habe ich gerade nicht ganz verstanden, ist das eine Lufthansa-Geschichte oder ist das irgendwas flughafenübergreifend oder wer organisiert? Wer ist das? Das ist flughafenübergreifend. Da sitzt dann ein Mensch in Frankfurt und koordiniert die ganzen Flüge, die jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es auch europaweit ist, aber zumindest deutschlandweit betreffen, die drüber fliegen und die in irgendwelchen deutschen Flughäfen landen und starten. Okay. Und der plant dann so grob. Und diese grobe Planung wird dann an uns übermittelt. Ja. Und wir haben dann hier Mitarbeiter, die diese grobe Planung dann natürlich verfeinern. Mhm. Was für Daten kriegt das AMS sonst noch? Das AMS hat diverse Schnittstellen zu anderen Systemen. Und zwar zum einen hätten wir da die Schnittstelle zum Tower, zu DFS, zur Deutschen Flugsicherung. Mhm. Und eine wichtige Schnittstelle von der Firma Citatex. Das sind zwei Schnittstellen, wo wir zum Beispiel Infos bekommen vom Tower oder von der DFS, wenn es darum geht, ist der Flieger im Anflug? Mhm. Wie weit ist er weg? Ist er jetzt 40 miles out, 10 miles out oder ist er gerade in der Landung? Also das gibt dann quasi dann die tatsächlichen Zeiten im Gegensatz zu dem geplanten. Genau, von der DFS kriegen wir dann die tatsächlichen Zeiten, genauso wie von der Firma Citatex, die uns dann auch übermittelt, der Flieger hat den Vorflughafen verlassen. Dass wir schon wissen, der ist unterwegs und wir können die Planzeit einhalten, ja oder nein. Oder wie viele Passagiere sitzen drin oder wie viel Gepäck haben wir, damit wir wieder planen können, reichen die Busse oder braucht der Flieger vielleicht doch einen Bus mehr oder reichen die Gepäckanhänger oder müssen wir noch ein paar Gepäckanhänger mehr rausschicken. Und wenn sich da jetzt kurzfristig was ändert, also wenn sich rausstellt, ein Flugzeug ist kaputt, die fliegen mit einem größeren oder hat 2 Stunden Verspätung und die ganze Gateplanung muss über den Haufen geworfen werden, hat das AMS da dann auch so Funktionen, wo man das interaktiv dann an die tatsächlichen Gegebenheiten anpassen kann oder ist das dann Handarbeit und das AMS dient nur zur Planung? Oder? Nein, also das AMS dient auch zur realen Bearbeitung. Okay. Also wenn jetzt es vorkommt, dass ein Flieger Verspätung hat, dann gibt es gewisse Arbeitsplätze, sage ich mal, oder Gruppen, Mitarbeiter, die dann kurzfristig im AMS selber Änderungen vornehmen können, die dann einfach den Flug verschieben können. Ja, und dann sieht man eben auch, wo sich dann da Konflikte mit den anderweitig geplanten Ressourcen... Genau, wir kriegen dann, falls was nicht passen sollte, also der Mitarbeiter schiebt jetzt das Flugzeug, jetzt kommt eine größere Maschine beispielsweise und passt aber, weil die um einiges größer ist wie die alte, nicht mehr auf die Parkposition, brauchen andere, dann schiebt der Mitarbeiter, wo er denkt, da ist was frei, schiebt es hin. Falls es da auch irgendein Problem gibt, sprich, da könnte eventuell schon ein Flieger stehen, das hat er übersehen oder das würde zeitlich nicht hinhauen, dann kriegt er eine Fehlermeldung und wird darauf hingewiesen, dass es nicht passt und er weitergucken muss nach einer anderen Position. Ja. Aber da können wir direkt, wenn Bedarf ist, direkt vor Ort dann noch Änderungen vornehmen. Ja. Sie haben ja vorhin gesagt, auch die einzelnen Mitarbeiter sind sozusagen mobile Ressourcen. Genau. Wie muss ich mir das vorstellen? Hat da jeder so sein Piepso umhängen und sagt, hey, geh jetzt bitte zu Gate 17 und mach die Tür von dem Gepäckraum auf und hol die Koffer raus? Oder wie feingranular läuft das Ganze? Ja, fast. Und zwar, wir haben zum einen ein Tool, wo allein der Dienstplan für die Mitarbeiter geplant wird, wo wir anhand von unseren Peakzeiten, die wir haben, die Mitarbeiterbedürfnisse anpassen können. Also sprich morgens um 4, 5 braucht man halt einen ganzen Stall voll Mitarbeiter und gegen später im Laufe des Vormittags, wenn es ruhiger wird, halt weniger. Ja. Die Mitarbeiter selber haben sogenannte mobile BDEs an sich oder bei sich. Ja. Das sind so kleine Minicomputer und auf diesen Minicomputern bekommen die ihre Arbeitsaufträge zugewiesen vom AMS. Okay. Ja. Der schickt dem dann einen Auftrag, dann piepst das Ding und der bekommt dann gesagt, ich muss jetzt an die und die Maschine, muss den und den weiteren Kollegen mitnehmen und muss das und das Material dazu mitnehmen. Mhm. Oder das Flugzeug braucht die und die Treppe oder das und das Stromgerät und so weiter. Wobei im Normalfall die das schon vorher schon wissen, was sie an dem Tag tun, oder? Also ist das nicht so, dass die völlig eventgetrieben rumsitzen und warten, bis der nächste Auftrag reinkommt, oder? Ja, doch schon. Okay. Also es ist nicht so, dass sie jeden Tag immer ein und dieselben Maschinen haben, sondern es ist schon da, wie der Bedarf halt ist. Es kann sein, dass der nächste Auftrag, den er kriegt, es vorher nicht wusste. Okay. Das hört sich so an, wie wenn das System relativ wichtig wäre. Also sprich, wenn das ausfällt, steht Stuttgart. Ja, so ungefähr. Es ist sehr wichtig, ja, natürlich. Wenn wir jetzt mal kurz so auf die Software-Infrastruktur oder Computer-Infrastruktur-Seite gehen, was gibt es da an Backup-Möglichkeiten? Also das, wir haben 2 Rechenzentren. Hier am Flughafen, in dem einen Rechenzentrum läuft der Server oder der AMS-Server an sich und im anderen Rechenzentrum haben wir einen Backup-Server. Mhm. Sprich, wenn der eine ausfällt, schalten wir in den nächsten um. Mhm. Was natürlich schon vorkam, ist, dass der Datenbank-Server, der dahinter steckt, mal die Grätsche gemacht hat. Achso, beide von den AMS-Servern laufen auf der gleichen Datenbank? Genau, richtig, weil vom Datenbank-Server wir nur einen haben. Mhm. Wenn der mal die Grätsche macht, das Problem hatten wir schon, dann dauert es halt geschwind, so circa 2-3 Stunden, bis wir den wieder in die Gänge kriegen. Hoffentlich. Also bis jetzt sah es mal ganz gut aus. Ja, da ist es natürlich so, diese 2 Stunden geht dann natürlich nichts, aber da können wir uns helfen dann mit Funkgeräten und Schiebetafeln und Papier. Also da geht es dann so wie früher? Da geht es dann so wie früher und es klappt eigentlich hervorragend. Ja. Aber sonst, bis auf die 2 Stunden mal, also das ist wirklich sehr selten passiert in den letzten Jahren, passiert eigentlich so nichts. Der Datenbankserver an sich wird ja dann wahrscheinlich irgendwie über ein gespiegeltes System redundant ausgelegt sein oder so. Da gibt es ja von den diversen Datenbankherstellern genügend Tools. Richtig, bloß wir schubsen es da nicht selber an, sondern es macht dann unsere Firma, die die Software programmiert hat, und die sitzt in Aachen. Ah ja. Und bis die sich eingewählt haben und es wieder zum Laufen gebracht haben, das sind dann einfach Prozesse, wo es dann einfach mal kurz dauert. Ja. Jo, haben wir irgendwas vergessen? Mir fällt gerade gar nichts mehr ein. Mir jetzt so eigentlich auch nicht. Tja, dann bedanke ich mich fürs Mitmachen. Ja, gerne, jederzeit wieder. Okay, ciao. Tschüss. Ja, das war's. Jetzt wirklich. 3 Episoden, so viel Inhalt hatten wir noch nie zu einem Thema, aber so ein Flughafen ist ja auch fast wie eine kleine Stadt und hat viele verschiedene Teilaspekte, die man beleuchten kann, und das wollten wir eben mit dieser Episode machen. Ich möchte mich nochmal bedanken bei unseren Gästen, sowohl in dieser Episode als auch in den vorangegangenen 2, und bei Katja Vogt, die mich da den ganzen Tag lang begleitet hat, und bei Nicola Lotz, die das Ganze eingefädelt hat. Die hat über Twitter verkündet, dass der Flughafen jetzt auch Social Media macht und einen Twitter-Account hat. Daraufhin habe ich dann replied, okay, wenn ihr da schon so Social Media macht, dann müssen wir auch einen Podcast aufnehmen. Und daraus hat sich das Ganze dann entwickelt. Hat Spaß gemacht, war ein interessanter Tag da auf dem Flughafen. Und wie üblich, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Runterladen, fürs Mitmachen. Feedback immer gerne gehört an die üblichen Kanäle. Bis zum nächsten Mal. Ciao, danke. That the worst is coming. How can we live on next to nothing? She's busy stretching out every dollar. So no more gourmet coffee or bottled water. And I'm telling her, what do you got when the well runs dry? What do you got when you can't get by? What do you got when the mortgage rises unaccountably? Oh, what do you got when the cupboard's bare? What do you got in the frigid air? What do you got when there's nothing there? Maybe you got me. Ain't that enough? Well, you got me. That ain't so tough. My kids focus too much on pleasure. They think Dad's sitting on a buried treasure. Well, I got a message that might surprise them. When their old man can't subsidize them. And I'm telling them, what do you got when the checks all bounce? What do you got, kid? Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, der Inhalt kann für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und die Quelle, also omegataupodcast.net, muss immer angegeben werden. Weitere Details unter creativecommons.org. Die Musik ist vom PodSafe Music Network unter music.podshow.com. Omega Tau findet sich im Internet unter omegataupodcast.net sowie auf Facebook und auf Twitter als @OmegaTauPodcast. Wir freuen uns über jede Art von Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, mittels E-Mail an feedback@OmegaTauPodcast.net, als selbst aufgenommenes MP3 oder mittels unserer Voicebox unter 03212 109 16 27. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode von Omega Tau. What do you got when your credit's gone? What do you got that keeps happening?